Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Namnews äußerte sich die katholische Bischofsversammlung am 15. Juli gegen den Beschluss der Regierung über die Saat-Aufstellung, die eine neue Ordnung des Kalten Krieges veranlassen könnte, anstatt zur Erhaltung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel beizutragen. Am gleichen Tag gab es im südkoreanischen Zeitungen Kyunghyang Sinmun und Hangyori kritische Artikel über die Präsidentin Park Geun-hye, die versucht, die allgemeine Meinung gegen die Regierung wegen der Saat-Einführung gewaltsam zu unterdrücken.